Die vergangenen Kongresse waren Kongresse der schärfsten Verneiner des damaligen Staates. Dieser Kongress ist der Kongress der leidenschaftlichen Bejaher des neuen Staates. Die Kongressteilnehmer einst waren die Träger des organisierten Niederreißens eines morschen Staates. Heute sind sie Träger des organisierten Aufbaues ihres Staates. Die Teilnehmer des Kongresses wurden durch den Führer berufen aufgrund der bewiesenen Leistung. Indem sie Vertreter des Nationalsozialismus sind, sind sie Vertreter der überwältigenden Mehrheit des Volkes. Dieser Kongress ist somit als die modernste Volksvertretung zu bezeichnen. So wie das heutige Deutschland die modernste Demokratie der Welt darstellt. Die modernste Demokratie, deren Führer im Volke wurzelnd, getragen durch das Vertrauen der Mehrheit des Volkes, sich das Recht zur Führung aus eigener Kraft erworben hat, in einem Ausleseprozess, der anstelle der toten Zahl das Leistungsprinzip setzt im Hinblick auf die Befähigung zum Führen. Alle Gewalt geht vom Volke aus. Der organisierte Ausdruck des Willens des Volkes ist die Partei. Sie ist daher die Trägerin der politischen Führung der Nation. Der Führer der Partei wurde folgerichtig zum Führer der Nation.